Warum hast du mich aus dem Mutterleib kommen lassen? Ach, dass ich wäre umgekommen und mich nie kein Auge gesehen hätte. So wäre ich, als die nie gewesen sind, von Mutterleibe zum Grabe gebracht. Ist denn mein Leben nicht kurz? So höre er auf und lasse ab von mir, dass ich ein wenig erquickt werde, ehe denn ich hingehe und komme nicht wieder ins Land der Finsternis und des Dunkels, ins Land, da es stockdick finster ist und da keine Ordnung ist. Und wenn's hell wird, so ist es wie Finsternis. Heldenfriedhof. Ich bin nicht mehr in mir. Das Leben des Enrico Kusulich. Von Thomas Harlan. Bearbeitung Michael Farin. Komposition Martina Eisenreich. Regie Ulrich Lampen. Auf Margarita hinaus lief alles. Auf Hilferufe der Hölle. Entlang als Tangente, mit der an ihren äußeren Kreis in roter Fettschrift geklärten Bitte im Jahr der ausgebliebenen Menstruation. Auf Margarita, die den Tod für zu viel Leben gehalten hatte und den Sohn ihren Medizinmann für den Erben allen Unwesens. Mich, Sohn der Endzeit, mit dem Aufschlagen des Himmelszelts am Boden im Jahr der ausgebliebenen Monde. Erbe der Endzeit, der ausgebliebenen Monde. Mit dem Abschlagen aller Bitten. Erbe der Bitte. Mit So danket alle Gott bestickt, hatte Margarita das Kopfkissen ihres in guter Hoffnung noch schlummernden Sohnes Heinrich Gotthelf Jakob Emanuel Dürr, den sie daselbst unehelich und als flüchtige Frucht des Graubündner Hochzeitsfotografen und späteren Bettlers, des polizeikundlichen Individuums Franz Giacometti vorbestraft, zur Welt brachte und aufzog. Im August 1919 verlobte sie sich mit dem Angestellten der italienischen Staatsbahn Enrico Grazie Dio Kosulich, einem nach Bozen Hauptbahnhof aus dem heimatlichen Stellwerk Trieste Centrale versetzten Dispatcher, der sich mit der Mutter zusammentat, der Margarita die Ehe versprach, diese dann vor einem Standesbeamten der Meraner Kurverwaltung einging. 4 weitere Dienstjahre in Bozen verbrachte, dann aber mit Frau und Ziehsohn nach Trieste zurückkehrte. Heinrich, helfe Gott. Enrico, grazie Dio. 9-jährig, schon nicht mehr Heinrich, helfe Gott gerufen, sondern Enrico, grazie Dio, dem Ziehvater nach, und wie dieser Kosulich, nach Anhörung durch Domherren des San Giusto in den Knabenchor der Accademia di Santa Cecilia aufgenommen, schaffte Enrico, 13-jährig, den Sprung in das Triestiner Konservatorium. Mit 15 bestand er die italienische, dann die slowenische Matura, gewann 16-jährig den 2. Preis der Gioventù Musicale Adriatica und ließ sich alsdann im Juni 1935 in der Triestiner Hochschule für Musik immatrikulieren, um sich bereits im 20. Lebensjahr von der Musik ab- und der Medizin zuzuwenden. Im Oktober 1938 mit dem Studium in Venedig beginnt. Es alsbald abschließend. Heinrich, helfe Gott. Medizinmann. Enrico, grazie Dio. 1942 erfuhr Enrico von der Erschießung seines Ziehvaters. Er teilte seitdem die Wohnung mit seiner zu ihrem Sohn geflüchteten Mutter. Er fuhr von Margarita fortan wie ein Neugeborener behütet, sowohl Liebe wie auch das Kränkeln und Vergehen ihres Verstandes, der den Tod des Gatten schlicht leugnete. Sie nächtliche Gespräche mit der über Venedig flatternden Hülle des Gemahls führen machte und Enrico auf ihrem von Süße und im Singsang dahintrudelnder Stille begleiteten Abweg in die Umnachtung noch bis auf jenen als völliges Entsetzen unvergessen für immer zeitlos bleibenden Tag quälte, als sie unversehens verschwand, unauffindbar blieb. Indes Enrico sein Studium 24-jährig abschloss, sich als Neurologe zu habilitieren entschied, die Pianistin Anna Sofia Sloza ehelichte, sie wenige Tage nach der Hochzeit verließ. 1944, unmittelbar vor Kriegsende, noch eine Assistenzarztstelle in Gorizia annahm, dem alten K&K Görz. Dort Forschungsarbeiten für das Istituto di Medicina Legale verrichtete. Im Seminar über endogene Psychosen und schizoiden Sprachneuerwerb bei Kriegsgeschädigten 1945 bei E.G. Kafka hospitierte und über trifokale Warnstrukturen arbeitete. Vater einer Tochter wurde. Susanna. Susanna aber nie sah, nur vom Hörensagen aus Erzählungen einer Schwägerin über sie Kenntnis erhielt. Im Fieber der neuen Leidenschaft erste Arbeiten veröffentlichte, aufstieg, anerkannt, Direktor des Instituts wurde, von seinesgleichen gerühmt, sich alsbald habilitierte, Lehraufträge erhielt und dann aufgab, nach Afrika ging, wo er als Parasitologe dem Kinderfonds UNICEF der Vereinten Nationen angehörte, dann als Arzt im Busch arbeitete, als Kinderarzt später und im Sommer 1959 wohl zu schreiben begann. Erzähl doch. Nein, bitte, mir ist todübel. Plötzlich aber zitierte er. Ich bin nicht mehr in mir. Und so weiter. Und, am nächsten Morgen? Es war einmal, es war zweimal, es war dreimal, viermal. Inzwischen las ich im Buch der erbettelten Nacht. Der Blitz, nein, da drüben, die Ulme, war damals Ulme, ist jetzt Ulme. Er stockte. Dann rückte ich ab von meiner Person. Sagte am nächsten Tag, schrieb, Liebste, ohne zu wissen, warum. Der Blitz ist der Schlüssel, sagte ich mir, mich selbst kopierend. Mich selbst jetzt vor dem leeren Buch. Den Boden ziehe ich mir weg, meinen Heinrich mir unter den Füßen. Das Ich ist ein Kunstgriff, vielleicht nur Griff nach einem Stern. Erzähl doch. Die Studien zur Umnachtung, nicht der eigenen Mutter, und doch wohl dieser schon insgeheim gewidmet, ein mit Summa cum laude vom Triestiner Lehrkörper in Empfang genommener und augenblicklich allen Regeln zuwider in Druck gegebener Entwurf einer Theorie der Psycholinguistik, der ihn, obschon damals 1945 noch Doktorand, bereits über die Grenzen des Görzer Klinikums hinaus hatte bekannt werden lassen. Und auf welchen mehr zurückzukommen später nie unterließ. Musste. Muss. Insgeheim zumindest. Jener Blitz gewesen sein, der damals in ihn einschlug. Deutsch. Das Deutsche war sein erster großer Forschungsgegenstand gewesen. Deutsche Zeitgeschichte, deutsche Krankengeschichte, der Entwurf einer Krankheit, ein deutscher Kriegsgefangener, der Kranke, sein sprachloses Subjekt der Geschichte. Sprachlos, namenlos. Was er später, als sein Verlass auf die Wissenschaften längst von Coca-Blättern überrollt worden war und die ihm eigene Lieblosigkeit gegen Schuldige allein durch Reisen in den Süden wie hinweggefegt, nur südwärts noch unterwegs, vogelähnlich, als flöge er in Völkern, Spektralanalyse des Todes nannte, war hier noch und bald verflucht der Kitsch des Medizinmanns, der seinen Kunst und Verstand sich an einem Parademeerschweinchen hatte austoben lassen. Damals in Görz war es noch ganz anders und er ein anderer Mensch. Die Wut, die Unzucht des am lebenden Opfertier praktizierenden Arztes hatte sich das für grundlegende Erkenntnisse der Psycholinguistik möglicherweise nicht irrelevante Schwein in den Stall der Gerichtsmedizin gesperrt. Der reichsdeutsche Polizeirottwachtmeister Franz M., der uns vom 20. Britischen Armeekorps überstellt wurde, war und ist allerdings keineswegs Gegenstand von Therapieversuchen unsererseits gewesen. Er diente ausschließlich der klinischen Beobachtung eines untypischen Krankheitsverlaufs nicht vorhandener, jedoch vom Patienten erlebter, imaginären Dritten entlehnter Pathologien. Später dann, 1980, nur noch Sternsucht. Und ich wollte weitererzählen, konnte aber nicht. Mein Deutsch ließ nach. Deutsch war mir abhanden gekommen. Ich wusste nicht mehr, freue ich mich wie ein Schneekönig oder wie ein Erlkönig. Wer reitet da? Wer ritt? Es war, es ist. Der Vater war es, der Vater. Sind es der Vater mit seinem Kind? War es jetzt? Weiß ich wieder. Du warst es, sagte Enrico. Und? Guten Tag, meine Liebe. Das Fenster öffnen. Georg Maria, sein Freund, beobachtete ihn. Hörte Enrico, wie er sagte. Guten Tag, meine Liebe. Das Fenster öffnen. Und sah ihn schreiben. Das Kritzeln eines Stifts auf dem Kalenderblatt des 13. Februar. 1967, Dienstag. Also der Anfang, das Schlüsseldatum. Und als hätte ihn dieses Erlebnis nimmermehr losgelassen, mutete mir Enrico die phonetischen Transkriptionen der Orakel des Umnachteten, die eigens von ihm niedergelegten Schreckenstexte, die Sternanbetungen, den Bericht über die einzelnen Phasen des wissenschaftlichen Folterns, sie auswendig dahersagend, noch 22 Jahre später zu, auf unseren Pariser Wanderwegen, trunken, wandelnd, von den Hustenanfällen seines Patienten selbst noch immer geschüttelt. Immer häufiger werdende Reisen gehen mit einer spürbaren, von Kollegen und auch seinem Doktorvater in Gesprächen als schmerzlich empfundenen Abwendung des jungen, vielversprechenden Gelehrten von der Medizin einher. Bis er dann Görz letztendlich den Rücken kehrt, um kurz nach seiner zweiten Habilitation zu beschließen, sich in der Fremde, in Afrika womöglich, niederzulassen. Jedenfalls unerreichbar für alle. Alles zu verlieren. Das Zeichner, 10 der Linien, der Umrisse der Margarita genannten, des Mutterkopfs, des winzigen wie ein Pünktchen gellend nach hinten gelehnten, seinen Mund zum Schrei um Anhörung bettelnd schon öffnenden, seine Lippen schon verschluckenden, den zerküssten Gaumen süßrot unter gestreckten Waffen. Dann setzte es er plötzlich ein. Er sagte nichts. Von seinen Urwäldern umzingelt, war Enrico sprachlos geworden. Es war um ihn still geworden. Folgt man seiner Flaschenpost, den Briefen an die Unbekannte, die auf Dampfschiffen über den Sambesi nach Europa gingen, Mailand, so verkam er. Mit diesem Wort beschrieb er sein Siechtum in Tät. In einem Wahngefüge angehäufter Asservate, die er auf der Suche nach Margarita, seiner Mutter, in Polen zusammengetragen hatte, sah er sich selbst schon bald als bestes Stück in einer Wanderausstellung von Folterinstrumenten versteigert, noch bevor er Gelegenheit hätte, sich zu Tode zu quälen. Das Zeug, das fatale Wissen, mit dem er sich über die Jahre bis zu jenem wunderbaren, auf den Spätherbst 1967 datierten, lange unerklärt gebliebenen Zusammenbruch vergeblich herumschlug, hatte ihn an eine Grenze stoßen lassen. Der Wahrheit ist nicht anders beizukommen als mit den Künsten. Die aber sind nicht meine Stärke. Und später, auf einer Postkarte aus Kapstadt, schrieb er: Im Übrigen, ich bin nicht mehr in mir. Die reine Hölle. Die Veröffentlichung seiner 1968 erschienenen Schrift über die Gesichter des Forstadjunkten Kazimierz Stegemann hatten den Schleier, den Enrico über sein Leben legen ließ, für die Zeit eines irreparablen Augenblicks zerreißen lassen. In diesem Riss aber versteckte nicht Enrico sich. Er suchte darin seine Mutter und in ihr sein Buch, ihr Siegel, ihren Siebenten. Enrico war zu jener Zeit viel in Deutschland unterwegs gewesen. Reiseprospekte, Stadtpläne, Fahrkarten, Hotelrechnungen, die der Freund Georg Maria später im Nachlass auftut, belegen es. Kurz vor seiner Einschiffung in Venedig dann muss Enrico, auf die ihm eigentümliche Weise verspätet, von seinem Ziehvater Abschied genommen und sich auf die Suche nach dessen Grab gemacht haben. Das wenigstens geht aus einem Brief hervor, den er unterwegs in Djibouti zur Post gab. Möglicherweise hatte er damals bereits in Erfahrung gebracht, dass sein Stiefvater keineswegs, wie in den Widerstandslegenden erzählt, im Oratorium des Weilers Cerpiano von Jägern der Panzeraufklärungsabteilung 16 als Geisel erschossen worden war. Und dass dessen Name nicht etwa grundlos auf der Gedenktafel der 966 in Marzabotto fehlte. Denn Enrico Cosulich Senior war, so hatte Georg Maria herausfinden können, unter dem Namen Enrico Dürr mit Papieren der Refugee Relief Agency, die ihm das Genueser Sekretariat des Kardinals Ciri hatte ausstellen lassen, nach Argentinien ausgewandert, wo er eine Familie gründete. Die Spur seiner Mutter hingegen, der also Betrogenen, hatte sich verloren. Von den Nazis verschleppt und wahrscheinlich auch ermordet. Auf dem einzigen Foto, das sich erhalten hat, ist sie einfach gekleidet, auf gewisse Weise ärmlich. Es wird erzählt, sie verabscheute Wangenrot nicht und benutzte bisweilen den Lippenstift, trug aber keinen Schmuck, außer unmittelbar nach der Geburt ihres Sohnes Heinrich Gotthelf einen Ehering, in welchen ganz gegen ihre Gewohnheit in italienischer Sprache die Worte Enrico et Io eingraviert waren. Und das Datum 25. April 1919. Die beiden folgenden Jahrzehnte sind ein Loch, nichts weniger. Zu Kollegen hatte Enrico die Verbindung unmittelbar noch vor seinem Fortgang und dann gleich darauf auch zu seinem Verlag und seinen Freunden abgebrochen. Auch zu den Überresten seiner vernachlässigten Familie. Susanna, die einzige Tochter, hörte von ihrem Vater zum letzten Mal auf einer Postkarte aus Burgund. Einer Postkarte aus Vézelay, wo Enrico anlässlich eines Bach-Konzerts Mstislav Rostropowitschs die Bekanntschaft Georg Maria Pauens gemacht hatte, aus welcher sich bald eine besondere Freundschaft entwickeln sollte, die zu guter Letzt die Zeit überdauerte. Es bedurfte etlicher Umwege, und an deren Ende zu guter Letzt der Sofiota Doktorin der Pädiatrie Tatjana Demidova-Wachsberg. Enricos ehemaliger, rosenumkränzter Mitstreiterin aus dem UNICEF-Lager am Cabo Rabassa-Damm, mit der sich Georg Maria, Jahre nach dem Verschwinden des Freundes, auf deren Durchreise im Pariser Fouquet verabredet hatte, um mit ihrer Hilfe jenem Herzstück des Versagens besser auf den Grund gehen zu können, das zu Enricos Zusammenbruch und dann plötzlich in einem wunderbaren Anfall, Kraftakt von kurzer Dauer, zur unerwarteten Niederschrift eines immer wieder als längst abgeschlossen angekündigten Manuskripts seines Romans geführt hatte. Mit allerhand grausamer Zuneigung hatte die Demidova, die heimlich Liebende, als welche sie Georg Maria in Erinnerung behalten sollte, Enricos 70er Jahre im Busch offengelegt. Und auch dessen schrecklichen Absturz. In Höllenfantasien, eingehend beschrieben. Sein verhärmtes Gebaren. Als spreche sie über eine in die Jahre gehende weibliche Seele. Den zunehmend konfliktreicher gewordenen Umgang mit Schwestern und Stationspersonal bis hin in die Wahnsinnsgebrechen vollendeter Katatonie, die Einweisung des Liebsten in eine südafrikanische Nervenheilanstalt. Seine Rückkehr dann. Gesundet. Nach Tête. Seine ärztlichen, seine erbärmlichen Fehler. Seine Nachlässigkeiten, seine Verweigerung, die nie ihm gänzlich verziehene Fahnenflucht, Weinkrämpfe, in die er ausbrach vor seinen Knaben, den Kranken sogar, Schülern, ausbrach. Seinen letzten Ausbruch. Anfall im Winter 1967, glaube ich. Bei welchem er mit dem Ruf »Still, Kinder, nur still« in einem für die Station unvergesslichen Zwischenfall von unerhörter Gewalt die Klasse ohne Adieu plötzlich ohne Erklärung verließ. Die erschrockenen Kinder, die Krüppel, seine Patienten. Er raste, rannte unmenschlich. Amokartig, tollwütig, rannte. Mit einer Flasche fuchtelnd. Ich fahre, schreiend. Ich kann nicht mehr. Sich dann einfach den Jeep nahm und fuhr, losfuhr. Enrico, so konnte Georg Maria später rekonstruieren, erreichte abends Maputo, nachts noch Johannesburg, mittags München, schlief zweimal daselbst im Blauen Haus, fuhr zweimal daselbst auf Wallfahrt in die selige Reuhausstraße, flog dann sonnabends weiter bei Gewitter, war sonntags krank, lag Montag und Dienstag in Polen zu Bett, auf der Intensivstation Mittwoch, stand sonntags auf, verließ Posen am Montag mit Leberzirrhosebefund. Irgendwer hörte im Hotel Schreie, verließ es im Mietwagen. Nahm gleich hinter Posen Anhalterinnen auf, zwei Novizinnen, setzte die erste kurz vor Konin ab, die zweite in Konin Mutterhaus, ließ sich von dieser aber noch den Weg zur Erzdiözese weisen. Verbrachte dort zwei Werktage, las in Akten, studierte die Befragung der Gläubigen zu den Gesichten des K.S.T. von der Heiligen Jungfrau, das Exequatur der Heiligen Kongregation zur Veröffentlichung der nie veröffentlichten Zwischenberichte, Bekundungen über die Wahrhaftigkeit der Marienerscheinung vor dem genannten K.S.T. in der Nacht der Leoniden des 18. November 1966, fragte den Exorzistenkaplan Dabrowski nach K.S.T., der den Namen schon mal gehört hatte, quetschte Dabrowski aus, erfuhr schließlich von Dabrowski den Namen, ließ sich Kazimierz Stegemann buchstabieren, blätterte in Angaben zu Individuum K.S.T., kopierte sie unter Aufsicht des Exorzisten, erkundigte sich nach dem Grab desselben. Als die Antwort Achselzucken war, nach der Abbildung einer dort erwähnten sonderbaren Schöpfung, Blutflecken in den Papierlocken des abgebildeten Schöpfers, nach der wunderbaren Fügung eiternder Wundmale auf dem Torso des vom Blitz erschlagenen K. Stegemann am dritten Tage nach dessen Hinscheiden noch. Als die Antwort ausblieb nach gerichtsmedizinischen Gutachten, nach dem Motiv der Kirchenoberen in den Gesichten des Forstadjunkten das Werk des Teufels zu sehen und in dessen Ekstase über die Erscheinung einer zum Himmel fahrenden lieben Frau Schwachsinn. Worauf Kaplan Dabrowski seiner Abscheu vor journalistischer Neugier Ausdruck verlieh, mit Gesten, dann Nachdruck, Ekel, den er mit Grimassen unterstrich, unangenehmer noch Ausdünstungen, die aus wehenden, wuchtigen Ärmeln drangen, zuletzt wie erstmals gelüftet, aus dem Mund Blumenkohl dumpf, als er über die Kommunisten lachte, zu denen er seinen Besucher auch zählte, den das staatliche Kirchenamt mit entsprechenden Papieren ausgestattet hatte. Auch als er, Enrico, das Palais verließ, verlassen wollte, der Duft noch, zurückgehalten wurde, als er lachte, als die Hülle, die Luft des Kaplans, als sie über die Stiegen ihm nachblies, als es zu schneien begann, hinaus in den Vorgarten trat. Als er sich wünschte, als er sich vorstellte, sich gewünscht zu haben, nichts zu hören, nichts hörte, nun ging, wegging, zum Auto ging. Gestohlene fotografische Aufnahmen des Kazimierz St. in der Tasche hinausschmuggeln ging. Einstieg, Abfuhr, über die Wehen. Zwischen herabrauschenden Vorhängen, Flocken. Hass empfindend. Er fuhr gleich dann ab. In Konin Ost, auf die E30, Ost-Weißrusslandwärts. Dann flussaufwärts, Wildentenvölkern folgend, stampfend, durch Matsch stapfend, Schnee, röhrig dickicht, Klöppeln ähnlich, butterweich raschelnden samtenen Glocken, Schilfkolben über Mulm, hinauf über den Westhang des vorbei an Sobibor, Todesufer Hosinne, zum Flussbug hin abfallenden Geländes. Muttergrabs, schien es ihm, welches, Er wusste es doch aus Mischwald übergehend in Föhrenjungbestand, den Blick in riesiges sowjetisches Morgenlicht durchbrechen lassen, die Sicht weiß auf Abraum freigeben würde. Auf einer Urne, die weltzweitgrößte Welturne, Beignet-Urne groß, größer, 1,5 Kilometer mal 2 Kilometer, lang, breit, Parallelogramm, zufälliger fast war als diese Luftwürfel, Auge um Auge, leer, von Asche, Baugrubenschutt strotzend, Oberfläche auf Silizium, Kanten gerade an die vier Himmelsrichtungen, föhrensaumweise genäht und grundwasserwärts endlos von seinen 400.000 Bewohnern, Toten, längst von der Erinnerung an sie geräumtes Feld, Grab zuvor, Brand, Feuerstätte, jetzt Licht. Enrico erreichte diesen Fleck nie. Eine Meldung der örtlichen Bürgermiliz erwähnt für das Datum des 15. Dezember ca. 18.30 Uhr auf D433 Verkehrsunfall. Lediglich Sachschaden. Test: Alkoholhalluzinose. Einlieferung in Kreiskrankenhaus Chel. Ausnüchterung. 15. und 16. Dezember 1967 sind, bleiben, Tage ohne Erinnerung. Auch in den Papieren einfach unbeschriebene Kalenderblätter. Als er zurückkam, war er ein anderer. Verwandelt war er. Wie verwandelt? Georg Maria sah auf die abgemagerte, unversehens geduldige Gestalt des Freundes. Er sei auf Durchreise. Nach Loreto Magno. Sein von Trauer, von Verlusten umschmeichelter Leib. Pigmentveränderung. Runde, riesige, weiße Flecken im Kopf war. Bis zur Farblosigkeit gebleichte Büschel. Aufgeplatzte Lippen. Sprießend darüber Fuchsfarben? Nachgewachsen der Schnurrbart, der eine Narbe verdeckte Hasenschaft. Die Stirn. Schorf. Braun geschwollen. Mit Malen. Stille. Muttermalen bespickt. Stille geradezu. Wortlosigkeit. Sagte der Freund an Tatjana Demidova gewandt. Und? Schreibwut. Tatjana Demidova, die in die Ulmen starrte, ihn nicht ansah, zuhörte, vielleicht nicht einmal zuhörte. Enrico bat damals darum, bei mir logieren zu dürfen. Wolle einfach nur in Paris sein, ohne irgendwo zu sein. Unauffindbar, wie auf der Reise. Er wolle schreiben. Ja, ja, das kenne ich. Das Manuskript. Fluchtgedanken. Die Demidova legte ihre Hände auf den Tisch, als wolle sie sich an ihm festhalten. Fluchtgedanken vielleicht. Die Zeit jedenfalls, sie verging nicht. Wohl, weil es zum ersten Male endlos, es endlos Tage ohne Gespräche waren. Wochen, ohne auch nur den geringsten Versuch seinerseits, den Faden wieder aufzunehmen, den er hatte abreißen lassen. Eiszeiten. Ich probte zu dieser Zeit Bal im Théâtre de l'Atelier, war selten zu Hause, während Enrico... Nachts wanderte er. So sah ich ihn fast nie. Traf ihn nie an, wenn ich abends spät heimkam und auf Dreck stieß. Sagenhaften Dreck. Nicht gemachte Betten, herumliegende Leibwäsche, Zettelberge, Blumen, die er irgendwo aufgepickt hatte, Menükarten, Geschirr, Essensreste des China-Ladens, aus dem er sich die Mahlzeiten in die Wohnung hochbringen ließ. Nein, nie! Und wenn dann nur zufällig, wenn ein Geräusch mich weckte oder ein Klirren, die Löffel morgens, aber auch dann kein Wort, manchmal brubbelnd guten Tag, es war meist schon Tag, wenn er sich mit den Kleidern ins Bett legte. Und woran hat Enrico in dieser Zeit geschrieben? Ich weiß es nicht. Doch, ja, eines Abends, wie immer spät, kam ich, sah die verwahrloste Wohnung, Flaschen und musste lachen. Lauthals lachen. Machte das Bett, räumte auf und es war stärker als ich. Ich konnte mich nicht beherrschen, ich musste. Ich setzte mich an den Tisch, blätterte in seinem Manuskript, stieß zufällig, reiner Zufall, auf eine Seite, über der mein Name stand, rot in Druckschrift Georg Maria, und las. In der Luft lag eine unerhörte Spannung. Und während Enrico noch sprach, fühlte ich einen so unwiderstehlichen Drang, dass ich die Wohnung verließ. Hinüber zu meinen Freunden ging, dort den ganzen Tag blieb, Schach spielte. Ich kam dann erst abends wie immer spät zurück, sah die verwahrloste Wohnung, Flaschen, machte das Bett, räumte auf. Und es war stärker als ich. Ich konnte mich nicht beherrschen. Ich setzte mich an den Tisch, blätterte in Enricos Manuskript, stieß, reiner Zufall, auf eine Seite, über der mein Name stand. Rot in Druckschrift, Georg Maria. Paris im Fouquet, April 1981. Gespräch mit Tatjana Demidova über die Himmelfahrt. Und Georg Maria las weiter. Erzähl doch, hörte Enrico die Demidova sagen. Erzähl doch. Und auch die Demidova las. Und dann nur noch sich selbst. Sich nur hörte er noch stotternd nach Worten suchend. Dann nur Tierlaute noch von sich gebend. Zusammenhanglos vor sich hinbrummelnd. Unfähig, einen Satz zu bauen, ihn zu beginnen, zu enden. Die Worte vor sich wie Geröll herschiebend. Bruchstücke, Blöcke unbekannten Ursprungs. Dies genau. Muss es wohl gewesen sein. Genau dies. Sein größter Schmerz, sein grenzenloses Unvermögen, nämlich der Umstand, dass er keine Worte fand und also auch die Gründe für seinen Tod nicht darzulegen imstande war, die, wenn schon nicht Hinterbliebene, ihn selbst wenigstens über seine Abwesenheit hätten hinwegtrösten können. Denn er wusste, dass eine Geschichte, die kein Ende hatte, auch keinen Anfang gehabt haben konnte. Und dass jene, die er erzählen wollte, von Anfang an endlos war, als er sich... Außer Atem schon. Er war am Ende, als er einfach ein Ende erfand. Als die Kräfte, die Luft, als die Luft, als ich hörte... Als er sich das Ende erfand. Schrie sie als Georg Maria, als sie schrie, denn sie schrie, als ich... Schreie nicht. Als die Luft mir, als ich das Ende, als sie mir, als sie... Erzähl doch weiter. Sagte ich nein, als nichts mehr, als sie ausblieb, die Luft. Ich wollte ja, wollte weiter erzählen, konnte aber schon nicht mehr, konnte aber nicht sagen. Sagte er. Ich verstehe nicht. Sitzen wir hier zu dritt? Wer schreibt jetzt über wen? Schrieb er. Schreibt Kusulich. Schreibt der Autor. Fuhr Georg Maria zu lesen fort. Welcher Autor? Fragte sie. Weiß ich nicht, antwortete ich. Nicht ich las im Buch, Todesbuch, blätternd. Nicht ich las, stieg, liegend, bergan. Nicht ich stieg, er las. Nicht ich sah, er sah Bündel brüllender Fäden aus dem Grab hinanschießen. Und wie ein Spinnennetz um sie schlagender Wetter, donnernd in den wolkenlosen Mondhimmel des 17. November einfahren, dass die dunkelblaue Kuppel wie eine Gefangene überzog, unter deren Gewicht die Föhrenlichtung sich alsbald in eine tobende Flut von Schlamm, Salzkristallen und Knochen verwandelt hatte. Nicht ich sah, er sah. Nie veröffentlicht. Blitz. Tage ohne Erinnerung. Durchfall. Fluchtgedanken. Nein, nie. Er hatte weißes Haar, als er aus Polen zurückkam. Wahnsinn, sagte die Demidova. Und wie erklären Sie sich, dass er vor 26 Jahren wusste... Vor 25, korrigierte die Demidova. Dass er wusste, dass wir heute hier sitzen würden. Hier im Fouquet und überall. Dass wir über... Ja, über was eigentlich? Die Himmelfahrt sprechen würden. Wie erklären Sie sich das? Dass er längst aufgeschrieben hat, was jetzt geschieht. Das kann ich nicht erklären. Sprachen dann einfach eine Weile nicht. Tranken, lauschten den Gesprächen der Nachbarn. Bis die Demidova nach dem Manuskript griff und die Widmung las. Wem sonst, wenn nicht dir? Sind Sie das? Du Liebste, dir, nicht dir, werde ich sagen müssen, wie ungewöhnlich es ist, an den Anfang eines Buches das Ende eines anderen Buches zu setzen, zumal eines Buches von Dritten. Denn wer, welcher Leser wohl, wüsste nicht, dass ein Werk allein aus sich selbst die Gesetze ableitet, nach denen es hergestellt, aus nichts anderem als sich selbst gemacht und also autonom ist. Und das, wo dies nicht der Fall ist, von einem Werk nicht die Rede sein kann, geschweige denn von Kunst. Nun, allein um derart meine Leser täuschen, sie gut in die Irre schicken zu können und dergestalt meine Abhängigkeit zu vertuschen, habe ich den Anfang des Buches tief nun in das Buch hinein verschoben und ihn dort versteckt sein lassen, als Beweis vollkommener Hilflosigkeit. So halte auch du doch bitte das Ding für nichts anderes als das, was es ist. Das erste Chorwerk eines Musikwissenschaftlers beim Editieren von Pfeifkonzerten fremder, ob zwar zum Himmel schreiender Lungen. Was hilft's? Enrico. Das Ende des einen war also der Anfang des anderen, dachte Georg Maria, sagte es aber nicht. Das letzte Kapitel des Enrico Kusulich, liebe Tatjana Demidova, ist das erste Kapitel des von nun ab zu Wort kommenden Heinrich Dürr. Heinrich Dürr? Ja, irgendwo hier hat Enrico von seiner Person Abschied genommen. Und irgendwo hier, im Herzstück, im Scheidungsprozess der siamesischen Zwillinge, liegt vermutlich auch der Auslöser seiner Schreibwut. Seines 6 Monate langen, dann unendlich verstummten Wutschreis aus dem Jahre 1967. Wie C.F. Meyer, Enricos Doktorvater, später die Auffahrt seines Schülers ins Nichts nennen wird. Mehr noch, sie bildet geradezu die Voraussetzung eben jener atemlosen Beschäftigung des Schweigens, bei der Enrico immer noch sprachlos, Idiot, sternenklar im Kopf, das Ding, das nie verfasste Werk, wie einen Schweif hinter sich herzog, obgleich ihm der Komet dazu fehlte. Wutschrei. Auffahren. Ins Nichts. Idiot. Sternenklar im Kopf. Wie einen Schweif. Der Komet dazu fehlte. An dieser Stelle nun doch einige Bemerkungen zur Pathologie der zeitgenössischen Romanstruktur. Subjekt wie auch Ende waren Illusionen. Gleichsam ein Sprachfehler. Nicht Aphasie etwa oder der dyslexische Zusammenbruch einer Ordnung gar. Nein, gewollter Unfall vielmehr. Bei dem alle jene unterhalb ihrer Sätze, wie um die Wette mitlaufenden Parasitärsätze, wahlweise aus dem Untergrund heraustraten und sich an die Stelle des noch kaum Gesagten drängen konnten in den Satz, der, wie auch dieser, kein solcher war. Keine Proposition, wie Angebot so schön im Linguistikjargon heißt, sondern lediglich ein Bündel möglicher, in Wartehaltung begriffener Rede. Enrico verglich sein Schreiben gern mit gregorianischer Kompositionskunst. Seine Sätze seien nur als Teile, Wurmfortsätze von Attributen aufzufassen. Mehr noch, sie hätten die sprechende Stimme unter ihr polyphonisches Gefüge gekehrt und sie gleichsam nur noch im Choral mitsingen lassen. Niemals mehr als Rezitanten. Wer unbedingt den Autor in einem Satz suchen wollte, musste bald zugeben, dass selbst der Satz von ihm nichts mehr wissen wollte. Das vermeintliche Subjekt hatte sich mutativ in andere Subjekte gehäutet. Lob der Ambiguität, jener Eigenschaft, die man meist denjenigen vorwarf, die sich nicht klar ausdrücken wollten, ohne zu ahnen, wie glücklich dergleichen über den Vorwurf sein durften, endlich Sätze an ihrer Statt sprechen zu lassen und selbst nichts mehr sagen zu müssen. Als ob dies nichts wäre. Enrico wusste daher auch nicht, ob die Figur des Enrico in Heinrichs Roman nicht vielleicht eine Erfindung war, ob er sich selbst erfunden hatte und er nur eine Figur war. Oder die Figur des Heinrich ihn, Enrico, erfunden hatte, er selbst aber in Wirklichkeit lebte. Ob er sich selbst erfunden hatte. In jedem Fall schien die Figur ihm ekelhaft, wenn auch um einiges weniger erregend, ja erträglicher, als er sich selbst geworden war. Er, den in seinem Roman nur der von ihm erfundene Heinrich schreibend retten konnte, eben durch die Beschreibung einer fatalen, ihren dumpfen Pulsschlägen folgenden, durch den abwesenden Urheber seines Urhebers angezettelten Natur der Selbstauslöschung. Georg Maria schob der Demidova Enricos, nein, Heinrichs Manuskript, Hermann und Dietrich über den Tisch. Sie nahm es widerwillig, lehnte sich zurück, setzte ihre Sonnenbrille auf, blätterte, überschlug Seiten. Während ich ihr erklärte, zu erklären suchte, was geschehen war. Während er mir den unerklärbaren Verzicht Enricos auf die Autorenschaft von Hermann und Dietrich, Zweiteilung und Aufspaltung, den Zerfall, die Auflösung der Figur des Autors in die Figuren Enrico und Heinrich zu erklären suchte. Während er ihr vergeblich die Entstehungsgeschichte von Hermann und Dietrich nachzuzeichnen und sie zu überzeugen trachtete, darlegte, dass nicht Enrico der Verfasser von Hermann und Dietrich gewesen sein konnte, sondern es vielmehr Heinrich war. Dass beide, Enrico und Heinrich, eben nicht ein und dieselbe Person seien, wofür Indizien sprechen, sondern sie im Gegenteil zwei auf sich allein gegründete, die Rücken einander zuwendende, in sich geschlossene Personen der Zeitgeschichte wären. Selbstständige Wesen, Autor wie gesagt der eine, sein Held der andere. Ja, aber wenn das so ist, wenn wir das als wahr annehmen, wer ist dann Heinrich? Georg Maria stammelte etwas von Mutmaßungen und dass Enrico die Geschichte, seine Geschichte, ihr Ende, dass er Hermann und Dietrich wohl wegen seiner wachsenden Unfähigkeit, sich vor seinen Angstträumen zu retten, an Heinrich abgetreten habe und dass diese Geschichte weder Anfang noch Ende habe und dass... Der Grund, sehen Sie, der Grund hierfür ist ein Geheimnis und das Geheimnis ist ein Roman, sein Roman, ja. Und weil beide, Heinrich und Enrico, das Geheimnis für sich behalten wollen, verrät es nun der Dritte. Und als würden Enrico und Heinrich und... Der Freund spürte, wie ihm die Luft ausging. Als würde jeder für sich, jeder Satz für sich ein anderes Ende haben wollen. Und am Ende womöglich gar keines. Und dann teilte der eine sich in zwei und die zwei sich in niemanden. Und niemand sich in ein Nichts. Ja, so muss es gewesen sein. Wessen Enrico sich schämte, dessen ließ er Heinrich erröten. Wes ungeistes Kind er nicht gewesen sein wollte, des Leben ließ er von allen Geistern verlassen, von seinem Auto und Gott ausblasen, hauchen. Und all das, ohne dabei zu Schaden zu kommen. Wenigstens solange er Margarita nicht wiedergefunden hatte. Deshalb hatten Margarita und er ja auch einen Pakt geschlossen und gewusst, dass je weiter sie voneinander entfernt wären, desto größer im Hubble'schen Unlicht der Orionnebel ihre Geschwindigkeit werden. Und aus Schlupflöchern alter Sonnenflecken segelnd ihnen rasend neue Erden erwachsen würden. Die Demidova hielt die Augen geschlossen. Sie müssen wissen, Heinrich Dürr nannte seinen Roman Roman. Später Roman Fragment. Noch später dann Hermann und Dietrich und Heinrich und Enrique und Enrico und Henri und Henry und Henrik und ich. Zwischendurch einmal Garten der Erinnerung in Anlehnung an den Jerusalemer Millionenwald. Am Ende wieder Hermann und Dietrich. In Anlehnung an den zweigeteilten Unmenschen, ohne Ich, in welchem anscheinend einander fliehende Lebenslinien in eine einzige zusammengefasst, als Tangente an einen Kreis gelegt, in dessen innerem Dunst und Bann Enrico gefangen hielten. Zwilling ewig, weder Abel noch Bruder. Allein Doppelleben, sehen Sie. Verstehen Sie? Und als wären es der Himmelsbilder nicht genug, hatte Enrico einst in einem Versuch über die Nacht die Auffahrt der Mutter in einer Wolke enden lassen und preußisch blau, noch unsichtbar, schon hervorschimmernd, ihn seinem Testament später dann vorangestellt. Als wäre, schimmernd, es das eigene Einfahren in den Himmel gewesen, so wie auch sein Leben hätte enden und gleichzeitig anfangen sollen, als Stimmbruch nie alternder Schwäne beim Abgesang der erst im Nachlass wieder aufgefundenen Rohübersetzung, so taufte er sie, des Buches Iob, der verfluchten Wut Ausdruck verleihend, seinen Gram in die Mutter zurückbrüllend, fluchend, in die Bauchhöhle posaunend. Verflucht seist du, du Tag, an dem ich geboren wurde, du Nacht, die du sprachst, ich habe einen Menschen gemacht, Finsternis sei, jener Tag. Gottes Ekel sei er in den Höhen und kein Licht falle auf ihn. Trübt ihn doch, ihr Tode, umhüllt ihn, o ihr Wolken. Ersticker des Tages erschreckt ihn doch. Du Schwarzes, nimm ihn dir, dem Jahr reiß ihn aus. Unter den Munden lass ihn nicht zählen. Dieses Stück Gott aus der Feder des Guido Cerunetti ist zu Lebzeiten bereits ein Nachruf, das nicht nur sein Ausscheiden aus der Gesellschaft der Lebenden ankündigt. Den bis ans Ende glühenden, aus den Himmelfahrten aller Heiligen bis in die Stille des Staubs Margaritas sich zurückziehenden Faden, unverrückbar, aus ihr funkelnder, von ihrem verlaufenen Leben abgesprengter, irrender Teilchen einer wortlosen Beichte, deren geflügelter weißer Leib waagrecht nun über den Gräbern durch sein Gedächtnis wie ein Kondensstreifen abzog, nie abzog, sich schreiend, im Kreise wetternd, drehte. Über die Nacht, Gram in die Mutter zurückbringt. Warum sich sein Testament im Manuskript auf Seite 40 findet, warum ausgerechnet hier, weiß man nicht. Ausscheiden aus der Gesellschaft der Lebenden. Der obere Rand des Blattes jedenfalls zeigt, samt Abbildung und Bildtext, eine mit Farbstiften gefertigte Skizze des Grenzflusses Bug in jener Flussschleife am Rande des Dorfes Husyne, in welcher aus der Ukraine kommend der Neretva-Kanal einmündet, sowie ein in die Gewässer eingezeichneter Kreis mit dem Buchstaben M, Margarita, und dem Datum 19. November 1991. Anbei ein Zeitungsausschnitt in ukrainischer Sprache vom 30. November 1991 bezüglich Auffindung einer als Dottore Enrico Kusulich ausgewiesenen, im Zustande fortgeschrittener Verwesung nicht mehr identifizierbaren Leiche im Mündungsstrom des Neretva-Kanals bei Husyne. Beigefügt außerdem die mit Erblassung überschriebene, um 29 Jahre vordatierte, in italienischer Sprache abgefasste Verfügung. Alleinerbin ist meine Tochter Susanna Slosa. Zum Testamentsvollstrecker bestelle ich meinen Freund Georg Maria Paun. Ihn bitte ich, unter Berücksichtigung der von Albin und Milan Katschin mit dem Institut zum Studium der Geschichte der Arbeiterbewegung erwogenen Ergänzung, die Herausgabe der Neufassung des Romans zu besorgen. Tett am 22. Juni 1962. E.C. Dass nicht wir es waren, die ertranken, noch vielleicht irgendwer sonst, ist wie alle Geschichten, die kein Ende haben, eine andere Geschichte. Oder nur ihr Anfang. Die Geschichte wenigstens lässt hoffen, dass deren Leser, blinde Kühe, ungestraft nun in jene Irre geführt werden dürfen, in der ein jeglicher Versuch, dem Kreis zu entkommen, sich zukünftig nur mehr um dessen Vergeblichkeit drehen würde. Mit dem achten Sinn eines im polnischen Ammenmärchen Meerauge Morskie Oko genannten Seeorgans oder Augapfels des heiligen Ubiquist, der aus seiner Netzhaut geschält ins Licht entlassen alles sieht und sich deshalb kein Bild machen kann. Es ist eben dieses Gott weiß wo Winschelruten sagen, oh in den Bugwassern, wachende Meerauge, in welches jetzt das Nichts starrt. Und von diesem gibt es kein Bild. Gott kann sich von ihm kein Bild machen. Ich sage, also auch nicht von sich. Enrico, grazie Dio, Kusulich, Collettivo Gorizia,